Wut, die aus dem leeren Magen kommt. Brennende Autos und Reifen, Barrikaden, Plünderungen von Supermärkten und Banken. Bad Deneb ist ihr Schlachtruf, schlag den Topf, denn der Topf bleibt oft Während leer. Während sich viele den Kopf darüber zerbrechen, wie sie ihren Benzintank füllen können, kämpfen viele andere auf der Welt darum, ihren Magen zu füllen. Weltweit sind Nahrungsmittel in den vergangenen 9 Monaten um 45% teurer geworden. Und derzeit herrscht ein gravierender Mangel an Reis, Weizen und Mais. Schlagzeilen aus den Jahren 2008 und 2009. Über 1 Milliarde Menschen in der dritten Welt hungert. Die Ärmsten dieser Welt können sich Lebensmittel nicht mehr leisten. In Ländern wie Haiti oder Mosambik kommt es zu Massenprotesten. Die Ursache: Die globalen Preise für Agrarrohstoffe haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Allein im Jahre 2010 sind laut Weltbank die durchschnittlichen Preise für Grundnahrungsmittel wie Zucker, Getreide, Speiseöle oder Milch um mehr als ein Drittel gestiegen. Dadurch stürzten weitere Millionen von Menschen in absolute Armut. Doch was ist der Grund dafür, dass sich Nahrungsmittel derart verteuert haben? Thilo Bode, Geschäftsführer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, macht dafür mehrere Entwicklungen verantwortlich. Einmal steigt die Nachfrage langsam und bestätigt durch zunehmenden Fleisch- und Lebensmittelkonsum in den Schwellenländern. Dieser Anstieg der Nachfrage wird ausgeglichen durch den Anstieg der Produktion. Dann gibt es eine zweite Sache, die liegt darüber, das ist die sogenannte Ethanolkonversion in den USA. Zur Herstellung dieser Biokraftstoffe wurden in den USA allein im Jahr 2007 gut 10% der weltweiten Maisproduktion verbraucht. Das führt dazu, dass tatsächlich etwa der Preis für Mais, und das hat natürlich führt zu Effekten in anderen Getreidearten, im Jahr etwa um 3% steigt. Das ist noch relativ moderat. Aber das, was dann da drüber an Schwankungen kommt, das kann durch sozusagen nicht mehr durch diese Faktoren erklärt werden, auch nicht mehr durch schlechte oder gute Ernten oder Lagerhaltung, sondern das geht auf die Spekulation zurück. Sind Spekulationen auf Rohstoffe also die Hauptursache für die explodierenden Lebensmittelpreise? Fakt ist, seit Anfang dieses Jahrtausends drängen neue Teilnehmer auf den Rohstoffmarkt. Gewettet wird auf Erdöl, genauso wie auf Soja, Schweinehälften, Kaffeebohnen oder Orangensaftkonzentrat. Waren es früher die Tierfutterproduzenten oder Kaffeeröster selbst, die mit Rohstoffen gehandelt haben, so sind die neuen Spieler im Rohstoffmonopoly vor allem milliardenschwere Banken, Versicherungen und Hedgefonds. Unternehmen also, die an den Rohstoffen selbst keinerlei Interesse haben. Marita Wiggerthale, Expertin für Welternährung und globale Handelsfragen bei der Nichtregierungsorganisation Oxfam, beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Diese Investmentfonds gucken sich überhaupt nicht an, wie Angebot und Nachfrage auf den Weltagrarmärkten funktioniert, sondern sie gehen einfach in diesen Markt rein, wetten auf hohe Preise und damit eben auch auf Preise, die für viele Menschen dann eben auch nicht mehr bezahlbar sind. Anscheinend ein lukratives Geschäft. Das Spekulationskapital in diesem Bereich ist in den vergangenen 10 Jahren nahezu um das 40-fache gestiegen. Und dieses Kapital wächst, Analysten zufolge, jeden Monat um weitere 5 bis 10 Milliarden Dollar an. Ein Großteil dieser Wettgeschäfte bezieht sich auf Rohstoffe wie Metalle oder Erdöl. Ein Drittel aber, also rund 200 Milliarden Dollar, sollen in Fonds stecken, die auf Agrarrohstoffe wie Weizen, Reis oder Soja wetten. Spekulanten sind auf den Rohstoffmärkten eigentlich nichts Neues. Bereits vor 150 Jahren öffnete die heute weltweit größte Rohstoffbörse in Chicago. Das Geschäft mit den Rohstoffen funktionierte schon damals nach dem gleichen Muster wie heute. An der Börse finden der Produzent, zum Beispiel ein Landwirt, und der Abnehmer der Rohware, etwa ein Müller, zueinander. Die beiden vereinbaren einen Preis und ein zukünftiges Lieferdatum. Dieser Terminvertrag wird an der Börse als Future bezeichnet. Ein Vertrag, der es zu einem späteren Zeitpunkt, also in der Zukunft, wirksam wird. Diese Futures geben sowohl dem Landwirt als auch dem Müller Preissicherheit. Ein Geschäft mit Garantie. Doch es gab und gibt bis heute einen dritten Spieler auf dem Börsenparkett. Der Spekulant, der mit seinen Wetten auf sinkende oder steigende Preise verdient. Der Spekulant bringt das Kapital mit ins Geschäft und sorgt außerdem für die Absicherung der Preise, für das sogenannte Hedging. Viele Jahrzehnte lang war die Zahl der Spekulanten relativ klein, das Geschäft blieb also überschaubar. Das aber änderte sich vor etwa 10 Jahren. Regeln, die sich über Jahrzehnte eingespielt hatten, wurden aufgeweicht, erklärt Thilo Bode von Foodwatch. Die Grundproblematik ist, dass man den Markt geöffnet hat, dass es diese Limits für Spekulation nicht mehr gibt, das ist abgeschafft worden Anfang des Jahrtausends, und dass man den Banken ermöglicht hat, überhaupt diese Art von Spekulation zu machen. Sinnvolle Restriktionen noch von Präsident Roosevelt wurden einfach abgeschafft. Abgeschafft unter dem Postulat der Deregulierungen. Die mächtige Bankenlobby setzte zum Beispiel durch, dass Positionslimits, also eine Art Obergrenze an Futures pro Akteur, gekippt wurden. Damit können Banken unbegrenzt Futures kaufen, also Verträge, die erst in Zukunft wirksam werden und leer, also ohne von real vorhandenen Rohstoffen gedeckt zu sein, gehandelt werden können. Die Deregulierung begann in den USA und erreichte wenig später auch Europa. Die Immobilien- und Finanzkrise vor 3 Jahren verschaffte den marktfremden Spekulationen einen weiteren Schub. Schließlich ist der Rohstoffmarkt verlockend, da er, anders als viele andere Märkte, stetiges Wachstum verspricht. Denn immer mehr Menschen auf der Welt brauchen immer mehr Rohstoffe für Computer, Handys, Autos und Nahrung. Nur sind die neuen Marktteilnehmer, Banken, Investment- und Hedgefonds, nicht daran interessiert, eine Ladung Erdöl oder einen Frachter voll Weizen zu kaufen. Ihnen geht es nur um die Spekulation, nicht um den realen Wert der Rohstoffe. Es ist ein schwindelerregendes Geschäft. Ein Geschäft, in dem Computer mit ausgefeilten Algorithmen unvorstellbare Geldsummen hin und her schieben. Und das im Millisekundentakt. Professor Hans-Heinrich Bass, Ökonom an der Hochschule Bremen, hat sich mit dem hochkomplexen Handelssystem an den Rohstoffbörsen beschäftigt. Darüber gibt es jetzt nun einen weiteren Markt, das ist sozusagen nochmal eine Stufe drüber, noch verdünnter. Und dieser Markt ist etwa der Markt für die Exchange-Traded Commodities. Das heißt also, hier geht es um Finanzmarktanlagen, die sich beziehen auf die Veränderungen auf dem Futures-Markt. Und darüber gibt es noch eine weitere Stufe, das sind dann jetzt die hochspekulativen Derivate, die sich wiederum beziehen auf die Veränderungen auf den anderen Ebenen. Also wie verändert sich der Preis, wie verändert sich die Volatilität, also die Schwankungsbreite des Preises. Das sind alles Dinge, zusammengefasst kann man sagen, ab einer bestimmten Stufe geht es darum, die zukünftige Entwicklung richtig zu prognostizieren. Oder noch einfacher gesagt, es geht dann darum, Wetten abzuschließen und bei diesen Wetten zu gewinnen. Gewettet wird bei den Fonds in der Regel auf steigende Preise. Hans-Heinrich Bass hat in einer Studie für die Welthungerhilfe die Preisänderungen von Soja, Mais und Weizen untersucht. Wir müssen uns ja noch mal vor Augen halten, es geht ja um Wetten, um Wettgeschäfte. Aber das sind nicht solche Wettgeschäfte wie beim Fußball, dass ich darauf wette, also mein Lieblingsverein spielt jetzt gegen einen anderen Verein und es werden 3 Tore geschossen, was aber gar keine Auswirkungen auf das reale Fußballgeschehen hat, sondern dadurch, dass man hier Wetten abschließt im Rohstoffbereich, gibt es natürlich Rückwirkungen auch letztlich auf die Rohstoffpreise. Und deshalb haben solche Wetten, wenn man sich ansieht, dass steigende Rohstoffpreise natürlich für viele Menschen in Entwicklungsländern eine existenzbedrohende Bedeutung haben, dann muss man natürlich sagen, dass man dann diese Art von Wetten als unethisch bezeichnen muss. Was kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass im untersuchten Zeitraum 2007 bis 2009 die Spekulationen von Banken und Hedgefonds zu einer Preiserhöhung von 15% beim Mais oder Weizen geführt haben könnte? Eine konservative Berechnung. Studien der UNCTAD, der Organisation für Handel und Entwicklung der Vereinten Nationen, der Weltbank und zahlreicher Wirtschaftsforschungsinstitute sprechen von bis zu 50%. Der Agrarökonom Professor Michael Schmitz von der Uni Gießen bezweifelt allerdings diese Ergebnisse vor einem Bundestagsausschuss im Sommer vergangenen Jahres. Eines der ersten Semester Erfahrungen, die man im volkswirtschaftlichen oder statistischen Studium erfährt, ist, dass man auf der Basis von Korrelationen keine klaren Aussagen treffen kann. Deswegen muss man bei all den Charts, die wir gesehen haben, eindeutig vorsichtig sein. Das ist wissenschaftlich nicht sauber. In der Wissenschaft ist ein Streit über die Auswirkungen der Rohstoffspekulationen entbrannt. Ausgang ungewiss. Sicher ist nur, in Europa spielt die Spekulation mit Rohstofffutures eine wachsende Rolle. Die wichtigsten Börsen für diese Geschäfte haben ihren Sitz in London oder Paris. Nahezu alle Banken, auch die deutschen, mischen mit. Am weitesten ist diese Entwicklung aber in den USA. Die größte Warenterminbörse der Welt ist die Chicago Board of Trade. Dort gehen nur noch rund 10% der Umsätze auf Produzenten oder Händler zurück. 90% der Verträge dagegen sind spekulative Kapitalanlagen. Mehr noch, die gehandelten Futures überschreiten das 30-fache der real existierenden Rohstoffmengen. Die Fachwelt spricht von Blasenbildungen. Die wachsende Zahl von Spekulanten führe dazu, dass immer mehr Verträge abgeschlossen werden, die nichts mit der Realwirtschaft zu tun haben, meint der Börsenmakler und Buchautor Dirk Müller. Die Rohstoffpreise bewegen sich längst im Takt der Finanzmärkte und nicht mehr im Takt der Jahreszeiten. In den USA wird bereits erbittert um eine Wiedereinführung von Regulierungen gefochten. Bei dem Streit geht es aber weniger um steigende Nahrungsmittel, sondern um sich stetig verteuernde Treibstoffkosten. Auch Frankreichs Präsident Sarkozy hatte das Thema Rohstoffspekulationen auf die Agenda seiner G20-Präsidentschaft im vergangenen Jahr gesetzt. Beim Gipfeltreffen Ende des Jahres in Cannes wurde das Thema von der Schulden- und Euro-Krise überlagert. Die G20-Politiker haben sich aber grundsätzlich darauf verständigt, für mehr Transparenz auf den Warenterminbörsen sorgen zu wollen. Ilse Aigner verantwortet in Berlin das Bundesverbraucherschutzministerium. Die CSU-Ministerin bestreitet nicht den Zusammenhang zwischen massiven Spekulationen und Rohstoffpreisen, meint aber auch: Die generellen Preissteigerungen sind nicht auf Spekulanten allein zurückzuführen, sondern es zeigt, dass es ein Gut ist, das knapper wird. Die Menschen werden mehr und essen auch mittlerweile anders. Das heißt, Lebensmittel und Futtermittel werden knapper, plus erneuerbare Energien, die auch erzeugt werden. Also das ist eine Erwartung und auf diese Erwartung steigen natürlich auch Investoren ein, die dann meines Erachtens nicht die Erhöhung allein bedeuten, sondern die Schwankungen verstärken. Genau diese Schwankungen hält Dirk Müller für fatal. Für die Menschen in den Entwicklungsländern, aber auch für die deutschen Landwirte. Wir hatten gesehen, dass im Sommer 2008 der Maispreis sich vom Dezember 2007 bis Sommer 2008 mehr als verdoppelt hat. Der Bauer, der in dieser Phase gesagt hat, Mensch, klasse, ich investiere jetzt in Acker, in Düngemittel und Traktoren. 20 Wochen später ist der Preis eingebrochen, hat sich mehr als halbiert, ist tiefer gefallen, als er ursprünglich gestiegen war. Der gleiche Bauer stand jetzt vor den Trümmern seiner Existenz. Also die Preissteigerungen, damit hätte er sich durchaus einlassen können. Er hätte dadurch mehr produziert, hätte langfristig den Preis damit auch wieder gedrückt. Aber durch diese extremen Sprünge kann sich weder ein Produzent noch ein Esser darauf einstellen. Ein Esser kann nicht seinen Hunger mal um ein halbes Jahr verschieben. Profite der Banken auf Kosten der Armen. Wie gehen die Geldinstitute mit der Kritik um? Sie schweigen. Interviewanfragen bei Goldman Sachs, der Commerzbank, JP Morgan oder der Deutschen Bank blieben unbeantwortet. Keine der Banken war zu einem Gespräch bereit. Sie geben sich wortkarg, wenn es um Rohstoffspekulationen geht und lassen die Schlagzeilen in ihren Hochglanzbroschüren sprechen. So warb 2008 die Deutsche Bank mit dem Slogan Agrarrohstoffe, begrenzt und begehrt. Im gleichen Jahr platzierte die Deutsche Bank auf Brötchentüten von Frankfurter Bäckereien die Frage: Freuen Sie sich über steigende Preise? Die Landesbank Baden-Württemberg will Erträge ernten. Oder Allianz Global Investors preist den Megatrend knappe Ressourcen. Von einigen Werbeideen haben sich die Banken unterdessen distanziert. Offenbar fürchten sie einen Imageverlust beim Kunden. An dem Geschäft mit Rohstoffen beteiligen sich weltweit nahezu alle namhaften Banken. Goldman Sachs entwickelte bereits 1991 einen 24 Rohstoffe umfassenden Index. Der sogenannte Goldman Sachs Commodity Index ist inzwischen der Richtwert für Rohstoffe in der Investmentbranche geworden. Der Anteil an Agrarrohstoffen in diesem Index umfasst rund 20%. Aber auch deutsche Banken mischen in ihren Fonds und Investmentsparten kräftig mit. Seien es öffentlich-rechtliche Kreditinstitute wie die Sparkassen, die Volks- und Raiffeisenbanken oder die Großbanken. Eine herausragende Rolle spielt die Deutsche Bank, erklärt Marita Wiggerthale von der Nichtregierungsorganisation Oxfam. Getreide wird vor allen Dingen in den USA an der Chicagoer Börse gehandelt. Und die Deutsche Bank gehört mit zu den wichtigen Playern auf den Futures-Märkten in den USA. Und als eine Bank, die auch sehr stark im Investmentbanking agiert, sie eben auch an vorderster Front mit ihren eigenen Rohstofffonds. Wie viel Geld tatsächlich in Rohstofffonds steckt, darüber kann nur spekuliert werden. Oxfam will herausgefunden haben, dass die Deutsche Bank 2010 rund 5 Milliarden Dollar in Agrarrohstofffonds investiert hat. Sicherlich nicht ihr größtes Geschäftsfeld, aber eines der umstrittensten. Wie rechtfertigt man in den Konzernzentralen dieses in die Kritik geratene Geschäft? Öffentlich sprechen Banken und Fondsmanager ungern über das Thema. Eine der wenigen Ausnahmen ist der häufig in den Medien auftretende Hedgefondsmanager Carsten Schröder. Hier in einer Talkshow des ZDF. Sie dürfen eins nicht vergessen, wenn zum Beispiel ein Nahrungsmittel knapp ist, und das wird ja nicht deswegen knapp, weil es an der Börse gehandelt wird, sondern es wird knapp, weil eine Ernte schlecht ist, dann ist es wichtig, dass der Preis sich dahingehend findet, sodass in der nächsten Saison dieses Nahrungsmittel verstärkt hergestellt wird. Mit anderen Worten, das massive Auftreten der fremden Investoren erzeuge keine Verknappungen, sondern fördere vielmehr den Markt. Die Fronten sind verhärtet zwischen Banken und ihren Kritikern. Umso erstaunlicher ist die Reaktion der Deutschen Bank auf einen im Oktober publizierten Foodwatch-Report. Der trägt den Namen »Die Hungermacher«, wie Deutsche Bank, Goldman Sachs und Co. auf Kosten der Ärmsten mit Lebensmitteln spekulieren. Vorstandschef Josef Ackermann schreibt an Foodwatch-Chef Thilo Bode: »Ich teile Ihre Betrübnis darüber, dass viele Menschen auf der Welt immer noch in Armut leben und Hunger leiden müssen. Die Deutsche Bank wird ihren Bericht zu den Auswirkungen des Rohstoffhandels daher gründlich prüfen.« Ackermann hatte damit Erwartungen geweckt, kurzfristig aus den umstrittenen Nahrungsmitteldeals auszusteigen. Medien berichteten, das Unternehmen wolle bis Ende Januar eine Entscheidung fällen. Doch nun ist die Deutsche Bank zurückgerudert und hat lediglich bekannt gegeben, sie wolle die Sache weiter prüfen. Ungeachtet dessen versucht die internationale Politik, den exzessiven Handel in die Schranken zu weisen. Ob ihr das allerdings gelingen kann, angesichts der Macht der Geldhäuser und der Undurchschaubarkeit der verwinkelten Geschäfte, ist mehr als fraglich. Limits und Transparenz, das sind deshalb die Schlüsselwörter für Bundesagrarministerin Ilse Aigner. Spekulation wächst hauptsächlich da, wo wenig Transparenz da ist oder wo Intransparenz herrscht. Deshalb haben wir auch beschlossen mit den G20-Agrarministern, dass wir ein sogenanntes Agrarmarktinformationssystem aufbauen bei der Welternährungsorganisation in Rom, wo man feststellt, wie viel sind eigentlich an Waren vorhanden. Dieses Informationssystem heißt AMIS. Der Haken: Es basiert auf Freiwilligkeit. Niemand ist gezwungen, seine Zahlen offenzulegen. Warum aber sollten Rohstoffhändler wie Bunch, Cargill oder Glencore ihr bestgehütetes Geheimnis, nämlich die Lagerbestände, freiwillig preisgeben? Denn diese oft milliardenschweren Konzerne nehmen, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, einen enormen Einfluss auf die Preisfindung von Rohstoffen. Spekulanten kaufen im großen Stil ein, lagern die Rohstoffe in eigenen Lagern zwischen und verkaufen, wenn der Preis wieder steigt. Warum sollten Banken und Handelskonzerne also nicht gemeinsame Sache machen? Es wird vermutet, dass dies bereits geschieht. So sollen Geldinstitute wie Goldman Sachs oder JP Morgan im beträchtlichen Umfang Lagerhausbetreiber für Metalle gekauft haben. Vergleichbares passiert auch mit Agrarrohstoffen. So hat im Sommer 2010 ein Londoner Fonds in Verbindung mit einem eng gekoppelten Handelsunternehmen 7% der jährlichen Kakaoproduktion eingelagert. Die Preise für diesen Rohstoff stiegen daraufhin beträchtlich. Die Geschäfte sind unübersichtlich, werden ausgelagert an Subfirmen. Fest steht nur, es geht um viel Geld und um Macht. Und dieses Gemisch beunruhigt den Börsenfachmann Dirk Müller, vor allem mit Blick auf die Politik. Der Politiker versteht es kaum, lässt sich dann von den Banken gerne beim Abendessen dann erklären, wie es funktioniert, glaubt das dann auch, weil es gar nicht anders versteht und setzt dann das um, was die Banken gerne hätten, macht sich zum unfreiwilligen Erfüllungsgehilfen. Und es ist eigentlich erst die Bevölkerung, es ist der Zorn auf der Straße, es ist auch die Occupy-Bewegung, die jetzt den Druck auf die Politiker in allen Bereichen so groß setzt, dass die Politik sagt, wir müssen uns wieder von der Finanzwelt emanzipieren. Davon aber ist die Realität noch weit entfernt. Und so können Banken unbehelligt weiter ihre Geschäfte machen, auch und vor allem auf dem Rücken der Armen.